auf schwankend Boot, ideal und absolut. Ich möchte nur löschen nichts, von Magie, von Gnade spricht's, aus dem Paradies. Was wird aus des Lebens?